Hallo, ich freue mich sehr, dass ich euch im Namen der Redaktion antideutsch.org zu unserem heutigen kleinen Abend zu Ehren Wolfgang Porz einladen kann. Zuerst fangen wir an mit einem kleinen Vortrag von seinem Verleger Klaus Bittermann, der die Motive in seinem Schreiben behandeln wird. Danach machen wir eine kurze Pause. Danach gibt es noch eine Lesung mit vier verschiedenen Texten von Wolfgang Porz. Bevor wir anfangen, noch ein paar Worte zu unserer Motivation als Redaktion, warum wir das Ganze hier veranstaltet haben. Als antideutsch.org sind wir vor fast einem Jahr zusammengekommen mit dem Ziel, als Infoportal verschiedene antideutsche und kommunistische Formen der Intervention zu dokumentieren und neu aufzubereiten. Natürlich war Wolfgang Porz von Anfang an auch ein Referenzpunkt, an dem wir uns orientierten. Vor allem aber die Feststellung bei der Arbeit als Redaktion, dass die kritikwürdigen Gegenstände als überwältigende Katastrophe einem gegenübertreten und einen dazu bringen, sich wie der Engel der Geschichte in Walter Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen zu fühlen, ließ das Werk Wolfgang Porz umso bedeutender erscheinen, da es nicht die Motivation der Kritik verlor. Die Erkenntnis, dass gerade die Gruppe, die angetreten ist, die kritikwürdigen Gegenstände aufzuheben, selbst zum kritikwürdigen Gegenstand geworden ist, ist konstitutiv für die antideutsche Kritik, die sich nicht vom kategorischen Imperativ Marxens lösen will. Gerade weil die Linke auch mit diesem kategorischen Imperativ angetreten ist, ist sie an ihm zu messen. Gerade weil sie alle Verhältnisse umstürzen will, müsste sie sich selbst radikal als Teil dieser Verhältnisse sehen und die eigenen Bedingungen reflektieren. Dabei wird die Linke als Zombie erkennbar, als Untoter, der dem fortschreitenden Prozess des Kapitals, dem automatischen Subjekt der Selbstverwertung des Wertes, hinterhermarschiert und sich dabei als handelndes Subjekt denkt. Wolfgang Porz kritisierte diesen Zombie wie kein zweiter. Er nahm dabei immer mehr die Rolle des Mephistopheles, des Geistes, der stets verneint ein. Sein Handwerk wurde die Denunziation, weil jede andere Form der Auseinandersetzung schlicht unsachlich gewesen wäre. Am 21.12.2018 verstarb Wolfgang Porz. Seine kritische Stimme wird fehlen. Umso mehr ist es die Aufgabe seiner Freunde und Freundinnen, seiner Genossen und Genossinnen und seiner Leser und Leserinnen, ihm ein würdiges Andenken zu bereiten und an der Schärfe seiner Gedanken festzuhalten. Aus diesem Grund haben wir zum heutigen Abend geladen und legen euch die von Klaus Bittermann herausgegebenen gesammelten Werke ans Herz. Seine Kritiken und die Auseinandersetzung, mit ihnen sind als Flaschenpost zu verstehen, getrieben von der Hoffnung, sich irgendwann in der Abschaffung ihres Gegenstandes zu bewahrheiten. Es liegt ein schmaler Grat zwischen Eingedenken an eine Tradition der Kritik, ohne die keine Kritik der Tradition denkbar ist, und einer Musealisierung, die mit Anekdoten die Kritik zum Gegenstand von bloß historischem Interesse macht. Das Kapitalverhältnis als Gegenstand der Kritik und die daraus resultierende Vergesellschaftung, insbesondere in ihrer deutschen Form, verbieten durch ihr Fortbestehen die Musealisierung. Was allein gegen Musealisierung hilft, die Auseinandersetzung mit der Kritik, das Denken mit ihr, gegen den abschaffungswürdigen Gegenstand. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an Klaus Bittermann. Danke. Ja, guten Abend. Was ich Ihnen heute vortragen werde, ist so ein bisschen mein persönliches Verhältnis bzw. mein persönlicher Zugang zu Wolfgang Porz. Ich habe in einem Band mit so einer Art Best-of von Artikeln Wolfgang Porz einen längeren Essay auch geschrieben, der eigentlich ursprünglich mal konzipiert war. Für 60. Geburtstag. Damals ist er entstanden, also vor über 10 Jahren. Porz hat nie etwas dazu gesagt. aber das lag schon daran, dass es irgendwie zum 60. erschienen ist. So, es war Anfang der 80er Jahre, als mir die bei Rotbuch erschienenen Bücher von Wolfgang Porz aus Verkauf und Endstation in die Hände fielen, die ich damals begierig verschlang, nicht nur, weil ich eine große inhaltliche Übereinstimmung mit seinen Texten feststellte, sondern auch, weil da jemand einen neuen Ton anschlug. Der Autor verstand es, seine Thesen und Analysen mit großer Schärfe und Klugheit und Eleganz zu formulieren. Kein Wort klang falsch oder deplatziert. Er verwendete keine Schaumsprache und keine Weihrauchvokabeln. Seine Argumentation traf genau und er nahm keine Rücksicht auf den Gegenstand der Kritik. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube noch heute, dass es keinen begnadeteren Schreiber gibt, der seine politischen Analysen, denen immer etwas Selbstverständliches innewohnte, mit größerer Überzeugungskraft zu Papier bringen konnte und der dabei Witz und Sarkasmus besser einzusetzen gewusst hätte als er. Dabei nahm Port immer den gegenteiligen oder zumindest einen anderen Standpunkt ein, als den, den einzunehmen er Denkfaulheit nachwies und er von Leuten vertreten wurde, die lieber in vorgefertigten Schablonen dachten oder glaubten, mit dem Weltbild eines Tagesschausprechers ihre Karriere voranzubringen. Und diese intellektuelle Kompromisslosigkeit, diese Unnachgiebigkeit in der Argumentation sprach mich sofort an, weil ich von der real existierenden Linken sowieso nichts hielt, seit sie sich ein alternatives Lebenskonzept zugezogen hatte, die Grünen und die Friedensbewegung nationale Töne anschlugen und die Nation nicht mehr abschaffen, sondern retten wollten, weshalb auch deren Sprache immer schaumiger und staatstragender wurde. Und deshalb hatte ich schon seit geraumer Zeit nach etwas gesucht, das politisch radikal, intelligent, arrogant dem Gegenstand und den Leuten war, die medial und in der Öffentlichkeit den Ton angaben. Und weil seine Texte nie langweilig waren und immer mit einem überraschenden, brillanten Gedanken aufwarteten, konnte ich gar nicht genug davon kriegen. Klar, es gab Marx, Hegel, Adorno, Horkheimer, aber sich an deren Einsichten zu erfreuen oder sie zu bestaunen, war etwas anderes, als sie auch produktiv zu wenden, wie Port das scheinbar mühelos gelang. Die meisten haben das nicht geschafft, die im Unterschied zu Port damit Karriere an der Uni machten, indem sie nur lange genug Klassiker-Exegese betrieben. Aus den Büchern Ports drang ein Sound, der ein ganz anderer war als der, den ich bislang kannte. Unabhängig, erfrischend und nicht darauf aus, korrekt zu sein und die Wahrheit gebachtet zu haben. Die erste Anstreichung in Ausverkauf galt dem Satz: In einer gedankenlosen Welt ist das Denken wesentlich Hirngespinst. Daher die Esoterik und tendenzielle Nichtverstehbarkeit authentischer Theorie, der gelegentlich selbst deren Verfasser zum Opfer fällt. Zwei faule Wochen oder eine Erkältung genügen, die Niederschrift eines Aufsatzes von der Unfähigkeit zu trennen, diesen auch noch zu verstehen. Dass er dieses Apodiktische auch selbstironisch gegen den Verfasser wendete, das war für mich freies, abschweifendes Denken, wobei dieses Denken ihn nicht davon abhielt, vehement darum zu streiten, ob ein Gedanke oder eine Argumentation richtig oder falsch war. Aber weil sich das zwar alles schön behaupten lässt, man sich mit etwas gutem Willen aber auch ganz andere Inhalte darunter vorstellen lassen, hier noch ein paar Stellen. Die Abschaffung von Herrschaft hieß zweierlei: die Führer und die Massen abschaffen. Die Abschaffung von Herrschaft war inhaltlich bestimmt, als freilich noch gemeinsam zu entwickelnde Fähigkeit eines jeden, ohne Partei und Führer gemeinsam mit anderen und notfalls auch alleine das Richtige zu tun. Endlich verklärte einmal nicht die Massen als wenn auch nur potenzielle Subjekte der Geschichte, sondern brachte das Offensichtliche zum Ausdruck, nämlich, dass die Massen einem feindlich gesonnen waren, vor allem in der noch in den 70er und 80er Jahren nachwirkenden Nachkriegsgesellschaft, in der die Nazis so leben konnten, als wäre nie etwas passiert und die Raffhysterie daran erinnerte, dass sich nicht wirklich etwas verändert hatte, jedenfalls nicht in den Köpfen der Leute, die gerne und sofort einem Erschießungskommando beigetreten wären. Und wenn es nicht anders ginge, dann besser alleine und auf eigene Rechnung handeln. Und Port verweist da einmal auf Johann Georg Elsner, der ganz allein die Bombe bastelte und deponierte, die im Bürgerbräukeller am 8.11.39 Hitler erwischt hätte, wenn er programmgemäß geblieben wäre. Masse war nach der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus so desavouiert, dass sie sich nicht mehr als Größe behandeln ließ, auf die man sich praktisch oder theoretisch beziehen konnte, um eine politische Veränderung herbeizuführen. Und dennoch spekulierte die Linke ganz selbstverständlich darauf, die Masse für ihre Zwecke zu mobilisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Von der unverwüstlichen Kriegsgeneration mit der hohen Kampfmoral im Schlussverkauf und mit dem gnadenlosen Überlebenswillen, die aus jedem Holzbein eine Waffe macht, war nichts zu erwarten, schon gar keine Revolution, jedenfalls keine, bei der man selber ungeschoren davonkommen würde. Nicht einmal so etwas Elementares wie Menschlichkeit ließ sich voraussetzen, denn in Deutschland der 70er Jahre hatte so etwas wie zivilisatorische Standards noch nicht Einzug gehalten und die Linke trug nicht gerade dazu bei, dass sich dies änderte. In die schweigende Mehrheit vor der Verwirklichung ihrer geheimen Wünsche durch ihre Opfer bewahren, beschreibt Borg das verhärtete Kollektiv der Deutschen, das sich von keiner Anwandlung humanen Verhaltens, von keiner Erinnerung an die eigenen Kinder, die sie weich werden ließe, davor abhalten lassen würde, andere zu denunzieren und sich an der verdeckten Menschenjagd bei der Jagd auf die Mitglieder der RAF zu beteiligen. Und auch heute noch ernten Leute wie Thilo Sarrazin großen Zuspruch und landen Bestseller mit Büchern, die die Überfremdung und die Hartz-IV-Mentalität des Landes anklagen und die dabei die gescheiterte Existenz des eigenen Sohnes, der in einem Plattenbau im Osten Berlins wohnt und gerne arbeitslos ist, nicht etwa milde stimmt, sondern vielmehr das Material herzugeben scheint, um besonders hart gegen Menschen ins Gericht zu gehen, denen das Schicksal aus welchen Gründen auch immer übel mitgespielt hat. Aber es waren nicht nur die Senioren, die einem das Leben schwer machten. Um so alt zu werden, wie heute die 20-Jährigen sind, hätte ein Mensch früher 300 Jahre gebraucht. Und diesem Phänomen der frühen Verkreisung, die im Gesicht der Menschen häufig sichtbare Spuren hinterlässt, begegnet man immer noch bzw. wieder. Diese Beobachtungen standen nicht im Fokus seiner Kritik, aber sie waren eine Art Grundrauschen, etwas, das seine Kritik immanent voraussetzte. Eine Haltung, in der seine Kritik an den großen eigentlichen Themen wie die Aktualität des Nationalsozialismus oder die Friedensbewegung und Anti-Atom-Bewegung ihren Ausgang hatte und von der aus sich eine Kritik manchmal als richtig einschätzen lässt. Manchmal nur in Nebensätzen und Marginalien, die Hinweise liefern, woher der Impuls seiner Kritik stammt. Dieses Grundrauschen, wie zum Beispiel der Hinweis auf die schwarze Botin, auf die Flugblätter der Gruppe Subversive Aktion und die Aufsätze von Hans-Jürgen Krahl als Gegengift zum Kursbuch, dessen Weg in die neudeutsche Klebrigkeit er einmal beschrieb, waren Hinweise, in welchem Koordinatensystem sich Borg bewegte, auch wenn er nie darauf explizit Bezug nahm, wie er das bei Adorno, Horkheimer, Benjamin Arendt und anderen tat. Durch Borg lernte ich, der Friedensbewegung, die 1980 in Bonn mit 300.000 Demonstranten ihren Höhepunkt erreicht hatte, nicht einfach nur mit einem Gefühl der Abneigung zu begegnen, sondern sie als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen, die etwas über die deutsche Wirklichkeit aussagte. Er zeigte, dass hinter ihrer hehren Absicht nach Frieden die Sehnsucht nach Nation steckte und dass sich in ihrem Weltbild ziemlich deutliche Hinweise auf völkisches Gedankengut nachweisen ließen. Damals war Port äußerst produktiv und ich durchforstete ständig alle möglichen Blätter, für die er schrieb, um keinen seiner Artikel zu verpassen. Zweimal erlebte ich ihn in Berlin, einmal am 1.11.83 im großen Saal der Akademie der Künste, wo er den Vortrag »Der Krieg als wirklicher Befreier und wahren Sachwalter der Menschlichkeit über Sinn und Unsinn der Friedensbewegung« hielt, gegen die Einwände seiner Mitdiskutanten Thomas Schmidt und Fritz Wilmer und vor allem gegen ungefähr 1000 Zuschauer, von denen die überwiegende Mehrheit sich über Borgs Thesen aufregten und dies auch zum Ausdruck brachten. Das andere Mal, ein Jahr vorher, am 5.11.82 in der Blumenthalstraße 13, einem besetzten Haus, wo er den Vortrag »Die Rebellion der Heinzelmännchen« hielt. Und wie der Titel des Referats bereits verriet, hatte das wenig zu tun mit der von den Veranstaltern auf einem Flugblatt formulierten Ankündigung: besetzte Häuser, sozialrevolutionärer Ansatz oder Modeerscheinung? Strategien der Schweine und die Rolle der besetzten Häuser. Wie geht's weiter? Diese Frage jedenfalls beantwortete Port nicht und die Rhetorik wäre ihm ein Gräuel gewesen. Er konstatierte lediglich, aber das war vernichtend genug, weil er den Berliner Häuserkampf als eine Mischung aus freiwilligem Arbeitsdienst und Rebellion begriff. Das war mutig und auch, dass er diesem Befund folgende Bemerkung vorausschickte, unterschied ihn von den Leuten, die ex cathedra verkündeten. Zitat: Ich habe weder an dieser Bewegung teilgenommen, noch habe ich sie erforscht oder gründlich studiert. Ich habe nicht mit Besetzern gesprochen, nie in einem besetzten Haus gewohnt und ich besitze keine Dossiers. Ich habe nicht recherchiert, weder im journalistischen noch im kriminalistischen Sinne, und man hat mir daraus einen Vorwurf gemacht. Man hat mir vorgeworfen, die Friedensbewegung, die Alternativen, die Grünen und die Hausbesetzer leichtfertig, gewissenlos und verantwortungslos zu verleumden. Dem halte ich entgegen, dass ein Kommentator oder Kritiker deshalb, weil er keine Macht hat, Urteile zu fällen oder Strafen zu verhängen, auch nicht an die Regeln der Beweisaufnahme gebunden ist, welche die Strafprozessordnung verlangt. Man trägt keine Verantwortung, wenn man sich Gedanken macht und eine begründete, abweichende Meinung äußert, nicht als Kritiker oder Publizist, der keine administrative Macht besitzt. Wenn der Kanzler Unsinn erzählt, dann ist dieser Unsinn deshalb, weil sein Erzähler die Macht besitzt, ihn zu verwirklichen, immer noch wichtig. Wenn ich Unfug schreibe oder rede, so ist dieser Unfug vollkommen bedeutungslos und man kann ihn getrost als Produkt eines mitteilungssüchtigen Spinners ignorieren. Indem er seine eigene Bedeutung als Kommentator relativierte, ließ er gleichzeitig auch alle anderen, die im gleichen Gewerbe tätig waren, nicht gerade in einem vorteilhaften Licht erscheinen. Er stellte damit ein Geschäftsmodell in Frage, auf dem auch seine Existenz beruhte, und er gab den Leuten zu verstehen, dass die sogenannten Experten, die im öffentlichen Raum ihre Meinung kundtaten, nur die Bedeutung zukam, die man ihnen entgegenbrachte. Er machte das vor einem Publikum aus der eher kritischen Fraktion der Hausbesetzerbewegung, also vor Leuten, die ihm mit Sicherheit näher standen als jene, die sich in erster Linie billigen Wohnraum ergattern wollten. Aber er hatte ihnen trotzdem keine guten Nachrichten zu überbringen. Ich wartete bereits gespannt auf den nächsten Band bei Rotbuch und als der nicht kam, schrieb ich ihn, ob er nicht vielleicht bei mir den nächsten Essayband machen wollen würde. Er sagte sofort zu, weil das Rotbuch-Kollektiv mit einigen seiner Äußerungen im letzten Buch nicht einverstanden war, was zu einem längeren Briefwechsel führte. Ich hatte nun einen Autor, der dem Verlag ein Profil gab, Aufmerksamkeit verschaffte und der andere Autoren zum Verlag führte, wie Eike Geisel, Henrik Broder, Christian Schulz-Gerstein. Und auch die Technik des Staatsstreichs ging auf eine Empfehlung von Pohr zurück, von Malaparte. Mein Job ist die Ideologiekritik, das habe ich gelernt, sagte Pohr 1967 in den Stuttgarter Nachrichten. Die Leute sagen mir, was sie denken und ich sage ihnen, warum das falsch ist. Aber er wusste auch, dass er damit in eine Sackgasse geriet. Zitat: Man tritt in der BRD in eine Phase ein, in der es kein falsches Bewusstsein, sondern die Absenz jeden Bewusstseins überhaupt gibt, was den Job des Ideologiekritikers natürlich schwierig macht. Kurze Zeit später kam mit der Wiedervereinigung die Ausländerverfolgung, der Golfkrieg und der Krieg in Jugoslawien, also eine Zeit, in der Port keinen Sinn mehr daran sah, als Ideologiekritiker weiter das Feuilleton mit lustigen kleinen Artikeln über Kulturphänomene zu bereichern. Aber schon vorher war er immer wieder an seine Grenzen gestoßen, wie 1981, als es schon einmal eine Ausländerdebatte gab, die in Deutschland immer wieder periodisch auftaucht, weshalb viele seiner Artikel nie wirklich veralten. In 4 Milliarden Ausländer schrieb er, Es gleiten Politiker ihre Drohung gegen die Ausländer in die Warnung vor der wachsenden Ausländerfeindlichkeit. Dieselben Politiker, die nicht im Traum daran denken würden, dem Volkszorn eine Startbahn, ein Atomkraftwerk oder die diplomatischen Beziehungen zu den USA zu opfern. Politiker, die staatliche Restriktionen gegen Ausländer mit der wachsenden Ausländerfeindlichkeit begründen, verbünden sich bedenkenlos mit demselben Mob, den sie ebenso bedenkenlos durch Entzug von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, durch die Aussicht auf höhere Mieten, soziale Deklassierung usw. so in die Enge treiben. Die geduldige Hinnahme der eigenen Verarmung und Deklassierung wird bei der Bevölkerung stillschweigend vorausgesetzt. Doch wenn die Bevölkerung keine Ausländer mehr ertragen könne, dann, so geben die Politiker zu verstehen, würde man dafür Verständnis haben. Politiker, denen man, nebenbei bemerkt, bei Strafe der Beamtenbeleidigung die Fähigkeit nicht absprechen darf, zum simplen Rückschluss, wenn heute die Ausländer Ursache sind für die Ausländerfeindlichkeit der Deutschen, dann waren damals an Auschwitz die Juden selber schuld. Es hätte sie einfach nur nicht geben dürfen. Dann hätte niemand etwas gegen sie gehabt. Und dann hätte man natürlich auch nicht, hätte man sie auch nicht umgebracht. Vertreiben, verfolgen und töten kann man nicht den, der nicht lebt. Wer lebt und dies auch noch als Ausländer in Deutschland, hat sich die Folgen selber zuzuschreiben. Das Opfer ist schuld, nicht der Täter. Was hilft's, jemanden belehren und aufklären zu wollen, wenn er ein handfestes Interesse daran hat, dumm zu sein oder wenigstens so zu erscheinen? Und diese Leute haben ein Interesse daran, dumm zu sein oder wenigstens so zu erscheinen, weil die Dummheit jene Schlechtigkeit begründet und entschuldigt, zu der sie Lust hätten. Die Vertreibung, das Pogrom. Und dies gilt auch heute noch als einziges vernünftiges Argument in der Debatte darüber, wie man sich gegenüber der AfD und dem Dresdner Mob nun verhalten solle. Mit ihm reden, aber über was? Ihnen zeigen, dass man sie ernst nimmt, aber bei was ernst nehmen? Sie womöglich gar nach ihren Wünschen fragen? Welche Wünsche? Bei den ganzen gut gemeinten Vorschlägen werden die Augen davor verschlossen, dass an Dummheit und Hass jeder gut gemeinte Ratschlag scheitert, weshalb es nicht hilft, dem Mob irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die ihn in seinem Tun nur bestätigen. Diese Sinnlosigkeit wurde deutlich in einem Beitrag, der als seltener Lichtblick sogar in einem Tagesthemen gesendet wurde. Der Bericht befasste sich mit Hassloch, der deutschen Musterstadt, die dem deutschen Durchschnitt auf ideale Weise entspricht, weshalb neue Produkte zuerst in Hassloch getestet werden, bevor sie für marktauglich gehalten werden. Seit 30 Jahren schon beobachtet die Gesellschaft für Konsumforschung das Konsumverhalten der Bewohner, um Rückschlüsse auf den Rest der Republik ziehen zu können. In Hassloch hatte die AfD mit 18,8% einen hohen Stimmenanteil erreicht und der Bürgermeister machte sie auf dem Weg zu den Einfamilienhäusern, um die Wähler zu fragen, warum sie das getan hatten und was sich ihrer Meinung nach verändern würde. Müsse. Wenn sich denn ein einheitliches Bild ausmachen ließ, das den Grund für die Unzufriedenheit offenbart hätte, dann war es eine unspezifische, auf Hass, Neid und Aggression beruhende, dumpfe Ablehnung. Also eben kein besonderer Grund, den herauszufinden, der Bürgermeister sich auf den Weg gemacht hat. Nichts, womit sich auseinandersetzen und umgehen ließ. Vom achselzuckenden, weiß ich jetzt auch nicht, bis hin zum Wunsch nach einem starken Mann, der gerne auch gegen die eigenen Interessen regieren dürfe und einem Mann, der sich darüber beschwerte, dass in den 20 Jahren, in denen er in Hassloch lebe, nie ein Politiker zu ihm gekommen sei, um ihn zu fragen, wie es ihm gehe, der also eine Rundumversorgung mit Streicheleinheiten erwartete, reichte die Palette. Nun kann man damit argumentieren, dass solche Sozialcharaktere eben im Neoliberalismus herauskämen und das kann auch zum Teil zutreffen, erklärt aber nicht alles. Sicher ist nur, dass es Leute mit derartigen Ressentiments, mit diesem Hass nicht erst gibt, seit die AfD sich ihnen als Sammelbecken anbietet. Denn das Traumschiff oder die Hitparade der Volksmusik gibt es schon länger. die kulturelle Tapete abgeben, die die Analysefähigkeit der Menschen nicht gerade fördern. Denn unbeschadet überlebt niemand diesen Angriff auf die psychische Verfassung und auf die Zurechnungsfähigkeit, falls davon noch Spurenelemente übrig sein sollten. Letztlich unterscheidet diese Leute nichts von denen, die in den 70ern als schweigende Mehrheit gehandelt wurden, aber aus ihrem Herzen auch keine Mördergrube machten, als sie in einem kleinen Haufen verzweifelter Desperados das sie und alles Deutsche bedrohende große Unheil ausmachten und zur Abwendung dieses Unheils einen autoritären Polizeistaat befürwortet hätten. Port hat das schon früh erkannt und er hat daran gelitten, dass er als Ideologiekritiker und in den 90ern dann als Soziologe, der das Massenbewusstsein der Deutschen erforscht, dann nicht mehr dagegen tun konnte, als anzuschreiben. Er hat sich dann dazu hinreißen lassen, den Mob von Rostock-Lichtenhagen das gleiche Schicksal zu wünschen, wie dieser es den Ausländern bereitet hatte, als sie drauf und dran waren, das Flüchtlingsheim anzuzünden und die Staatsgewalt sich eine Woche lang vornehmend zurückhielt, weshalb ihm Furor Teutonicus, Küchenpsychologie, Vulgärmarxismus und Germanozentrismus vorgeworfen wurde. Sicher waren viele seiner Äußerungen nicht wissenschaftlich, vielmehr kamen sie aus einer Verzweiflung und Empörung über die Zustände. Und genau deshalb nimmt man es ihm ab, dass Unrecht in erster Linie nicht etwas ist, für dessen Erforschung man eine Unikarriere einschlagen muss, sondern ein starkes Motiv, praktisch etwas dagegen zu tun und theoretisch zumindest die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und dafür wertete er jede Menge Zeitungen aus, referierte und interpretierte sie. Die Wiedervereinigung hatte zum Beispiel dazu geführt, dass man plötzlich 17.000 entlaufene Väter suchte und er konstatierte einen rapiden Zerfall aller sozialen Beziehungen in der Zone, wie das Märchen, wie tapfer die Revolutionäre gewesen waren, wie erbittert sie für die Einheit gekämpft hätten, zu einer Story machte, die man ohne zu erröten nur in Papua-Neuguinea auftischen konnte. Aber viel schlimmer waren die Konsequenzen der Ausländerverfolgung in der Zone. Zitat: Keineswegs rotteten die Einheimischen sich in der Zone gegen die andersfarbigen Nachbarn im gleichen oder im nächsten Wohnblock zusammen, mit denen sie zu vielen auf engem Raum zusammenlebten. Sondern nach dem Prinzip faschistischer Vollstreckungskommandos gebaute Gruppen spürten Personen auf, die zu finden den Vorsatz, Mobilität, beinahe zielfahnderisches Geschick und eine schwarze Liste erfordern, weil sie in der Zone nicht mal zahlreich genug für eine Minderheit sind und so schwach, dass jede normale jugendliche Streetgang mit halbwegs intaktem Ehrenkodex sie anderswo unbehelligt ließe, weil sie sonst als einen Haufen von Feiglingen verachtet würden. Immer wieder wurde Port vorgeworfen, seine Polemik gegen die Deutschen würde beweisen, dass er an deutschen Selbsthass leide und gerade darin würde sich zeigen, dass er deutscher sei als all die Deutschen, die er kritisiere. Der Hass aber, den die Linken und Intellektuellen in seinen sarkastischen und scharfen Formulierungen entdeckt zu haben glaubten, entspringt bei ihm einfach einer Empathie, die in der Weigerung besteht, still dazusitzen, wenn Ausländer wie in Rostock-Lichtenhagen angegriffen werden, ohne dass staatliche Organe angegriffen hätten. Weil ihm diese pogromartigen Zustände zutiefst erschütterten als Akt inhumanen Denkens und Verhaltens, ist es ihm unmöglich geworden, sie als beteiligungsloser und objektiver beobachteten Ereignissen gegenüber zu verhalten. Nicht hier in Ports Formulierungen ausgemachter Hass ist das Problem, denn als zumeist wirkungsloser und nicht mit den geringsten Machtbefugnissen ausgestattete Autor hatte Port, wie er selbst immer wieder betont hat, in der Regel keine Möglichkeit, anderen wirklich Schaden zuzufügen. Schon gar nicht hat die Kritik die Fähigkeit, den anderen zu vernichten oder gar hinzurichten, wie Schriftsteller gerne behaupten, deren Buch verrissen wurde. Denn selbstverständlich wird ihnen nie auch nur ein Haar gekrümmt. Vielmehr hielt Port in den unzureichenden Mitteln, mit den unzureichenden Mitteln des Journalismus fest, von welcher Gesinnung Leute getrieben sein müssen, die andere verfolgen und manchmal auch ermorden, ohne dass es dafür einen Grund wie Habsucht oder Eifersucht gäbe, sondern nur den Hass auf einen anderen, mit dem man nichts zu tun hat, mit dem einen sogar so existenzielle Dinge verbinden wie Perspektivlosigkeit oder Armut. Der Hass, der Port unterstellt wird, aha, jetzt geht's noch eigentlich. Das Rauschen ist immerhin weg, das ist schon mal nicht schlecht. Der Hass, der Port unterstellt wird, hat jedoch nichts mit dem Wunsch nach Vernichtung zu tun. Er ist auch kein Ausdruck zynischer Menschenverachtung, sondern einfach nur die verzweifelte Reaktion eines Menschen, der den straflosen Versuch der Brandstiftung und der Inkaufnahme, dass Flüchtlinge in ihrer Unterkunft verbrennen, und der verharmlosenden Reaktion der Politik und der Kapitulation staatlicher Organe hilflos gegenübersteht. So wie Port gegen die Mordversuche und tatsächlichen Morde anzuschreiten, setzt vielmehr eine Fähigkeit zur Empathie voraus. In der Verfilmung von Tante Julia und der Kunstschreiber sagt der Aufwiegler und Regisseur von im Rundfunk ausgestrahlten Seifenopern Peter Falk, der mit seinen von großen Gefühlen handelnden Sendungen das Leben als Drama inszeniert und dabei gern an der bürgerlichen Ordnung zündelt, dass Liebe ebenso brennt wie Hass und dass das eine ohne das andere gar nicht zu denken ist. Steht man allerdings den wirklich existenziellen Situationen von Menschen, in denen es um Leben und Tod geht, nicht anders gegenüber als einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, wo der Pressesprecher routiniert sein aufrichtiges Bedauern über die als Ereignisse verharmlosten Mordversuche ausspricht, dann hat man den idealen Aggregatzustand für den Journalisten erreicht, der sich leicht von einem intelligenten Computer ersetzen lässt, der so intelligent allerdings auch nicht sein muss. Aber eines wird man von diesem auf keinen Fall erwarten dürfen: Erkenntnis und Fortschritt. Hass, schreibt Port in seinem Vortrag über Zukunftsangst, den er am 2. November 1985 in Mainz gehalten hat, ist eines der wichtigsten Motive für den analysierenden, wörtlich zersetzenden Verstand, dem wir alle Humanisierung vorgefundener Gewaltverhältnisse durch deren Zerstörung verdanken. Ja, vielen Dank. Also wir öffnen das gerne noch zu einem Gespräch, wenn ihr Nachfragen habt oder Ähnliches. Fühlt euch gerne aufgerufen, euch zu äußern. Ansonsten hätte ich noch eine Nachfrage. Hier geht es auch viel eben darum, wie sich die Kritik im Laufe entwickelt hat und dementsprechend auch immer zugespitzter wurde. In meinem Gefühl des Lesens, das wären früher noch allgemein nur noch die Linke als Ganze kritisieren konnte, ist sie im Laufe der Zeit immer mehr zerfallen und die Kritik musste auch immer konkreter werden. Und dabei hat man natürlich auch immer mehr Leute verloren, die dann überhaupt noch bereit waren, die eigenen Texte zu publizieren oder eben auch sich zu erinnern. Was ist denn das für ein Zustand oder was sagt das denn über den Gegenstand der Kritik aus, der sich nicht mal im Tod mit seinen Kritikern versöhnen könnte, obwohl die doch nachweislich selbe Ziele verfolgen? Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob sich die Kritiker nicht mit dem versöhnen, das bin ich mal gar nicht so sicher. Der Tod ist ja immer so der große Gleichmacher, wie Port auch gesagt hat, in Tod sind alle gleich. Und dann ist es so, dass auch das bürgerliche Feuilleton durchaus bereit ist, zuzugestehen, dass Port ein scharfer und kritischer Denker gewesen ist. So. Das ist aber jetzt, finde ich, gar nicht so das Problem. Seine Kritik früher war natürlich orientiert an der Linken, die damals eben noch den Namen vielleicht einer Linken verdient hat. weil sie eben, weil deren Verfallsprodukte der 68er Bewegung, also die Anti-Atomkraftbewegung, Friedensbewegung, Landfluchtbewegung und was es da alles für Bewegungen gegeben hat, die sich nach der Studentenrevolte gebildet haben, dass diese ganzen Bewegungen, dass er da noch einen unmittelbaren Bezug dazu hatte. Er ist ja sozialisiert worden. Seine politische Sozialisation fand ja 68, 67, 68 statt. Das war so sein Ausgangspunkt gewesen, hinter dem er dann später in dem, was er denkerisch oder in seiner Theorie entwickelt hat, später nicht mehr zurückfallen wollte. Und das ist vielleicht, ja, in gewisser Weise was eher Seltenes, was man antrifft, glaube ich, bei Leuten, die damals wichtig gewesen sind, weil bei vielen anderen es eben nicht so war. Weil die sich dann schon, also es gibt ja so ein paar klassische Leute wie Cohn-Bendit oder Dieter Kunzelmann, die so alle möglichen Bewegungen mit der größten Leidenschaft durchlaufen sind. Ja. Und später, glaube ich, oder im zunehmenden Maße, ist die Kritik natürlich für ihn, ja, also man kann vielleicht sagen, immer verzweifelter geworden, auch dadurch, weil der Gegenstand seiner Kritik sich immer weiter aufgedröselt hat. Also es war nichts mehr da, was er eigentlich hätte ins Visier nehmen können, so wie in den 80ern. Ja. Und deswegen hat er ja auch, kann man ja so verschiedene Phasen erkennen. Also nach seiner Uni-Karriere, also man kann sagen, nach seiner Theoriebildung, die er für sich betrieben hat oder auch an der Uni betrieben hat, mit der Theorie des Gebrauchswerts in den 70er Jahren, hat er in den 80ern eine journalistische Karriere eingeschlagen, hat da tatsächlich Kultur und Feuilletons gemacht und als die Reps im Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen sind, meinte er, dass wäre der Anlass für ihn, da jetzt einen Schnitt zu machen, und hat dann eben als Soziologe, der er ja eigentlich gewesen ist, eine richtig soziologische Studie eben erstellt mit dem Massenbewusstsein der Deutschen und hat dann aber gesehen, dass er da quasi auch eigentlich gegen die Wand läuft, wenn man so will, bevor er sich dann halt immer mehr zurückgezogen hat. Und am Ende nochmal versucht hat, so das Ganze in Blick zu nehmen oder auch sein persönliches Verhältnis, seine Geschichte im Zusammenhang mit den späteren Ereignissen oder mit dem, was dann auch da ist, irgendwie zusammenzukriegen. Oder ja, ist ein bisschen schwammig jetzt von mir erklärt, das gebe ich gerne zu, aber so. Es geistern ja zwei Hörvorträge zu Lange von Wolfgang Forst, wo ich jetzt aus dem Kapitalismus Forever Buch, wo sie ja auch moderiert haben, wenn ich mich korrekt erinnere. Und was ich so erschreckend dabei finde, ist, man kann fast schon physisch plastisch merken, dass er die ganze Zeit diesen Satz, dass man der Utopie nur heimlich die Treue halten kann, diesem Adorno-Satz, dass er das dann die ganze Zeit durchexerziert, dass er das dann im Grunde die ganze Zeit, auch die Drastik, wie er das darstellt, dass der Unmöglichkeit zur Veränderung, dass er das dann im Grunde die ganze Zeit immer wieder anspricht, und kaum einer der Leute, die dann da Fragen draufstellen, die darauf eingehen oder auch was dann an Kommentaren dazu passiert, merkt das auch nur im Geringsten, sondern möchte ihm immer wieder unterstellen, jetzt macht der doch seinen Frieden, wenn es im Grunde eigentlich andersrum ist, dass sie die ganze Zeit ihren Frieden machen. Ja. Weil es dir einfacher ist, als das zu ertragen. Ja, gebe ich dir völlig recht. Also das Buch ist ja auch völlig missverstanden worden. Ich weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Also konkret hat das Buch ja interpretiert als ein, ja, wie du sagst, als ob er seinen Frieden, als ob er überlaufen würde quasi und hätte er doch schon früher so geredet, dann hätte, könnte er jetzt eine Rente beziehen, was weiß ich, auf Mallorca oder irgendwo. Also ganz krude Kritik eigentlich. Dabei ging es ihm, wie der Titel ja eigentlich schon sagt, nur darum zu überlegen, was es eigentlich auf sich hat mit der wahnsinnig großartigen, sich neu erfinden des Kapitals. So, ne? Und dass er da keine Möglichkeit mehr gesehen hat, dagegen vorzugehen. Und das ist eigentlich schon von Anfang an angelegt gewesen. Ja, also dadurch, dass ich jetzt eben so im Zuge der Herausgabe seiner Schriften das alles nochmal lese und Korrektur und so, ja, sind mir viele Stellen aufgefallen, auch schon in ganz frühen Schriften, wo die Prognose eigentlich wahnsinnig pessimistisch ist, ja, wo eigentlich schon sehr früh klar war, dass der Moment der Revolution und der Veränderung eigentlich verpasst wurde. So, ja. Und dass er natürlich kein neues Konzept hat, ist ja logisch. Also, ja. Das ist jetzt mehr eine Frage an die Redaktion als an den Herausgeber. Aber wenn man ja für sich in Anspruch nimmt, irgendwie jetzt im Geiste von Wolfgang Kort hier irgendeine Veranstaltung abzuhalten, müsste man nicht irgendwie über die Gegenwart sprechen. Also ergeht man nicht vielleicht ein bisschen auf dem, was da so antizipierend in der Vorrede schon vorweggenommen wurde, so was in der Musealisierung. Und ich frage mich so ein bisschen, also wenn man jetzt Ports Überlegungen meinetwegen zum Ausländerhass oder in soziologischen Studien aus den Anfang der 90er Jahre einfach Nolens Volens auf die Gegenwart überträgt, weil man da nicht auch was Entscheidendes verpasst eigentlich. Oder ob man sich nicht hinstellen müsste und eigentlich die Texte befragen und zu gucken, was gilt davon heute noch und wo hat sich vielleicht auch ja, aber Port verändert, sodass es vielleicht zu korrigieren wäre. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja jetzt, weil Sie haben schon mal eine Veranstaltung auch im Leider gemacht und jetzt auch, es gab viele Nachrufe und alles und es wird immer so viel berufen auf Wolfgang Port, aber ich glaube, wenn man ihm gerecht werden würde, müsste man ja eigentlich sich hinstellen und eigentlich Kritik betreiben und eben nicht nur das einfach herbeizitieren und sagen, das sind so tolle Texte. Und also wenn man ja wirklich vor dem Problem steht, dass die Zeit gebunden sind und man das, glaube ich, in dem Charakter auch ein Stück weit wahrnehmen muss. Ja, das stimmt schon. Allerdings ist jetzt seine Theorie auch kein Selbstbedienungsladen. Also das ist einfach so, wenn man die Gegenwart begreifen will, heißt das ja auch gleichzeitig, und das war für Port extrem, ja, was hat er gelesen damals? Marx, Adorno, Karl, also er hat sich mit Leuten auseinandergesetzt, die auch schon vorher da gewesen sind und an demselben Thema geknabbert haben. Ne? Er hat es natürlich produktiv gewendet, das ist richtig, aber es muss natürlich auch jemand geben, der diese Schriften ihm zur Verfügung stellt. In dem Fall bin das ich. Nein, ich meine, klar, das ist, wenn so eine Werksausgabe erscheint, das gebe ich gerne zu. Ich würde nicht sagen Musealisierung, aber klar, das ist, es hat so was Endgültiges, ja, und Abgeschlossenes, aber es ist auch gleichzeitig so eine zur Verfügung stellen von seinen Schriften, wo jeder eben die Möglichkeit hat, da nochmal nachzulesen oder sich damit auseinanderzusetzen. So, ja. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wenn dann so ein Band rauskommt, dass das natürlich irgendwie auch sowas den Anschein hat, als würde man ihn jetzt irgendwie durch eine Werkausgabe gleichzeitig begraben. Aber wie gesagt, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ja. Also als Redaktion können wir uns, glaube ich, auch dahingehend anschließen, dass es natürlich die Gefahr besteht, wenn man sich mit Vergangenen geschrieben wird, dass man es einer Theorie ohne Zeit kennt, die auf alles übertragbar ist. Gleichzeitig eben auch die Auseinandersetzung mit, also Kritik ja nur funktionieren kann, wenn sie weiß, wie die Welt, was davor geschehen ist, was davor an Kritiken war. Also eine Kritik, die einfach nur die Welt sieht, wie sie ist und daran eine Kritik orientiert scheitert, ja daran, das kritisieren zu können, dann ist ein nachvollziehbarer anarchischer Reflex, wenn man so will, aber eben wird nicht der Kritik gerecht. Und ich denke, das ist eben dementsprechend auch notwendig, sich anzugucken, okay, was ist denn bisher da gewesen, was ist denn passiert, was ist denn in der Gesellschaft passiert, in der wir sind, wie hat sie es hier gelten worden, und darauf aufbauend eine Kritik machen zu können. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause, in der die Leute Getränke holen können, ohne das Lesen zu stören. Und dann kommen wir zu der geforderten Aktualisierung mit den Vorlesungen. Ich wollte noch kurz, nur kurz so eine Information noch. Ich glaube, das ist der 13. Mai. Da halte ich noch mal im Leittag einen Vortrag über die politische Sozialisation Ports, also aus den 60er, 70er Jahren. Ja, Kellermann mein Name. Vielen Dank an die Veranstalter, dass ihr diese Veranstaltung heute Abend macht. Lauter? Wir versuchen das. Es wird gerade so on the fly weitergearbeitet an der Soundtechnik. Ich werde versuchen, laut zu lesen, sodass irgendwas rüberkommt. Wie vielleicht auch noch ein, zwei von euch in der Ankündigung gelesen haben, wollte ich aus Wolfgang Ports Theorie des Gebrauchswerts vorlesen. Und zwar werde ich einen Teil aus der Einleitung vorlesen, aus der 1976er Fassung, weil sich da doch einiges verändert hat im Verhältnis zur Fassung von 1995, die dieser Tage geläufiger ist. Und ich werde da ein kleines Stückchen draus vorlesen, und zu den Beweggründen etc. können wir dann auch später kommen. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Also, Prost. 2. Die Esoterik der Arbeit am Begriff folgt aus keiner methodologischen Vorentscheidung, sondern sie ist notwendiges Komplement von dessen Dahinschwinden in der Wirklichkeit. 2 Beispiele sollen davon eine Vorstellung vermitteln und den Horizont alltäglicher Erfahrungen beleuchten, welche ein zentrales Motiv für die Thematisierung des Gebrauchswerts waren. Und ich werde jetzt eben nur die erste vorlesen. Die lautet: unmittelbare Einheit von Überfluss und Elend. Damit, also mit der unmittelbaren Einheit von Überfluss und Elend, ist nicht der bekannte Widerspruch gemeint, dass materieller Reichtum zwar existiert, nur eben nicht im Besitz von dessen Produzenten, sondern von deren Ausbeutern. Nicht also, dass Elend und Überfluss in derselben Gesellschaft bestehen, nur auf verschiedene Klassen verteilt, also durchs Kapitalverhältnis vermittelt und aufeinander bezogen sind, sondern dass sie eine unmittelbare Einheit bilden, deren Verbreitung sich über die Klassengegensätze hinwegsetzt. Ist dieses Phänomen auch bei Angestellten, namentlich bei solchen in den allerbesten Positionen, besonders drastisch ausgeprägt, so sind doch selbst die Arbeiter nicht davon verschont geblieben. Wie wenig sie, gemessen an dem, was möglich und nötig wäre, auch privat für sich besitzen mögen, im Vergleich zu der Armut ihres Lebens erscheint es immer noch als Überfluss. Zum Leben, das sie führen müssen, brauchten sie eigentlich, wie die Angestellten, bei denen das Missverhältnis zwischen größerem Einkommen und ebenso armseligem Leben noch absurder ist, nur Bett, Kocher und Fernsehapparat. Wohnzimmergarnitur, Stereoanlage, Superherd stehen in den Wohnzimmern, Schlafzimmern und Küchen so unausgenutzt und eigentlich nutzlos herum wie vor dem im Schaufenster. Die Produkte gehen offenbar selbst dann nicht mehr als Gebrauchswerte in die individuelle Konsumtion ein, wenn sie vom Endverbraucher erstanden wurden. Erst in der Müllverbrennungsanlage werden die Arbeitsprodukte im Wortsinn verbraucht. Dieses erstaunliche Phänomen ist kein Wahnsinn, sondern es macht nur mit dem Begriff der Ware endlich einmal ernst. An dieser ist der Gebrauchswert, das Naturale, das nicht näher bestimmbare materielle Substrat, der stoffliche Inhalt, der folglich auch in einem nicht näher bestimmbaren Naturprozess der chemischen oder physikalischen Vernichtung erst seiner wahren Bestimmung zugeführt wird. Indem die Anschaffung und Pflege von Gegenständen, die nur für die Müllverbrennungsanlage Gebrauchswert haben, gleichwohl fast suchtartig alle psychische und materielle Energie okkupiert, erfüllt nun der Konsum eine Bestimmung, die Marx der Lohnarbeit vorbehalten hatte. Zitat: Bereicherung als Selbstverarmung. Die Verelendung und Verödung des Lebens drückt sich in der Unfähigkeit aus, die Gegenstände wirklich zu benutzen. Rastlos und doch schleppend aus Angst, einmal damit fertig zu werden, werden Wohnzimmer und Küche für den Besuch hergerichtet, der nie kommt, und kommt er doch, dann gibt es nichts zu erzählen. Und der Fernseher ist oft kein Störenfried, sondern als einzige Integrationsinstanz die letzte Rettung. Der Erfolg der Massenmedien beruht darauf, dass sie den realen Umgang mit den Dingen substituieren und daher die ihn verhindernde Unfähigkeit verschleiern. Diese Unfähigkeit ist freilich nicht als kulturelles Hinterherhinken hinter dem Fortschritt der materiellen Produktion zu verstehen, welches auf pädagogischem Wege zu beseitigen wäre. Sie ist als Unbrauchbarkeit in den Produkten selbst materialisiert und objektiviert. Die öffentlichen Diskussionen über Städtebau, die Architektur von Wohnungen und die Abschaffung des Autos waren ein Reflex darauf. Sie haben das Thema aber zu pragmatisch und vordergründig behandelt, um zu praktischen Resultaten gelangen zu können. Was übrigens wohl auch niemals ihr Zweck gewesen war. Wenn die Verödung der Menschen und die Destruktion des Gebrauchswerts ihre Dynamik aus dem Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung, aus der materiellen Produktion beziehen, dann werden Schönheitsreparaturen an der Peripherie gerade das Gegenteil des von ihnen Bezweckten erreichen. So wie sämtliche humaner und sozialer gemeinten Architekturen des 20. Jahrhunderts jeweils ihre Vorgängerinnen an Scheußlichkeit, Geschmacklosigkeit und Menschenfeindlichkeit immer noch überboten. Von Menschen, die darauf abgerichtet sind, sich während des ernsten Teils des Tages komplett absurd gewordene Produktionsverhältnisse gefallen zu lassen und dies zusätzlich als Produzenten von grobem Unfug, ist nicht zu erwarten, dass sie nach Feierabend plötzlich lebendig werden. Die reduzierte Kreatur, zu der die gegenwärtigen Produktionsverhältnisse die Menschen machen, ein Umstand, den die Dominanz des Rollenbegriffs in der Soziologie verrät, den Existenzialismus und Ontologie mit metaphysischer Würde ausstaffieren, gegen den das Schlagwort von der neuen Subjektivität eine hilflose reformistische Geste ist und den wackere Kommunisten schlicht ignorieren, wenn sie mit kernigen Sprüchen vom Proletariat reden. Diese reduzierte Kreatur also entbehrt der Kraft, welche die Voraussetzung für Fantasie und Spontaneität wie für revolutionäre Aktionen wäre. Weil von dieser objektiven geschichtlichen Tendenz alle betroffen sind, steht auch bei denen, die sich von Berufswegen Gedanken über Gebrauchswerte machen sollen, immer der genügsame gute Wille für das Resultat. Die Gedankenfreiheit der sogenannten Kreativen bleibt stets Narrenfreiheit, ist doch auch ihnen die Reflexion auf die gesellschaftliche Bestimmung ihrer Tätigkeit wie ihres Produkts verboten. Sonst würden sie kaum den sich allmählich zu Tode langweilenden Mittelstand mit Urbanität, Ästhetik, Kommunikation und anderen Spielarten der neuen Lebensqualität beglücken wollen. Ihm auch keine Kreativität und neue Sensibilität einreden, auf deren vermeintlichen Besitz er am Ende gar noch stolz ist, um sich desto behaglicher in seinem Alltag voller kleiner Schandtaten einzurichten, sondern sie würden ihm, wenn er weinerlich Isolation und mangelnde Kommunikation beklagt, Camus' Losung solitaire, solidaire unter die Nase reiben und ihm erklären, dass dies heute heißt, sich für die eigene Schuld am Schicksal der Verhungernden, Abgeschlachteten und zu Tode Gefolterten in der dritten Welt etwas mehr als nur zu interessieren. Weil Gebrauchswerte nicht von Experten ersonnen werden können, sondern nur aus der Umwälzung des sie zerstörenden gesellschaftlichen Verhältnisses entstehen würden, bleiben alle Soziologenkongresse und Architektenwettbewerbe fruchtlose Spielerei. Als Betroffener gerät man leicht in Gefahr, diese Verödung des Lebens zu bagatellisieren, weil man sich zwangsläufig in ihr einrichten muss. Eigentlich wird man ihrer nur noch in extremen Situationen gewahr, im Schrecken etwa, den das Bild ausgestorbener Straßen in denen nur die Fenster bläulich flimmern, einflößen kann. Im Grauen der verlassenen Treppenhäuser, Fahrstühle und Flure von Apartment-Hochhäusern, welche die Kriminalfilme eingefangen haben. Auf weniger kontemplative und schmerzhaftere Weise machen namentlich Arbeiterfamilien mit ihrer eigenen Verelendung Bekanntschaft. In den furchtbaren Familienstreitereien, in denen der ganze mühsam erworbene und sorgfältig gepflegte Schund zu Bruch geht. In der entsetzlichen Zerstörungswut, welche an den Gegenständen Rache übt für den Betrug um die Hoffnungen, um deren Willen man sie kaufte, blitzt eher die Wahrheit über die bestehenden Produktionsverhältnisse auf und mit dieser ein revolutionärer Schimmer als dort, wo Verbesserung, Verschönerung, Lebensqualität und neuerdings auch die Anreicherung des schlechten Ganzen mit Gebrauchswertorientierung auf dem Programm stehen. Kein Wunder daher, dass alle sozialfürsorgerischen Bemühungen gegen solches Entsetzen stets guten Zuspruch oder ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Köfferchen der Psychoanalyse parat haben. Ja, zunächst mal wäre da meine Frage auch an dich, wie bist du denn in der Gegenwart, um die Frage von vorher nochmal aufzugreifen, an diesen Text geraten, von dem Podlobby selber in seinem Spätwerk sagt, dass er relativ nutzlos sei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich stecke mir mal erst die Zigarette an. Es ist ein bisschen... Unbedingt. Es ist ein bisschen witzig, dass es eben heute von Antideutsch.org präsentiert wurde. Ich kann auch zu meiner eigenen Biografie sagen, dass ich mich durch verschiedene Periodika, ich bin ja schon ein bisschen älter, auch nicht so alt, aber ich versuche mein Bestes, mich wie auch immer mit Rauchen weiter dem Abgrund entgegenzunähern. Der Punkt war, dass... man irgendwie so am Ende, also ich bin 2004 nach Berlin gezogen und habe da angefangen, diese Sachen zu machen und viel zu lesen. Und an so einem Kipppunkt, wo das anfing, wirklich zu einer Selbstbespiegelung überzugehen, glaube ich, bis zumindest bestimmte Diskurse, bin ich auf dieses Buch gestoßen, auch weil ja viele Leute eben aus dem Kontext sich auch immer wieder auf Port beziehen. Und deswegen habe ich auch die Fassung von 1976 vorgelesen, weil da, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dieses solitär unter die Nase zu reiben und was das bedeutet für den Einzelnen. Dieses Ding ist in der 95er-Version zum Beispiel rausgefallen. Und dieses Ding war sozusagen eine Stelle, wo für mich sublimiert antiimperialistische Punkt nochmal deutlich wurde, dass es schon um mehr geht, als sozusagen sich mit dieser Frage von Deutschland und Kommunismus, Antikommunismus zu beschäftigen. Und deswegen war das eine recht heilsame Lektüre für mich, weil dadurch sozusagen die Gehalt und Erkenntnisse, die in dieser Tradition entwickelt wurden oder erkannt wurden, dass die trotzdem auf einem Fundament gründen, was letztlich sozusagen diesen, was dann so verdinglicht als antiimperialistische Revolutionshoffnung irgendwie auftaucht oder Revolutionsgestus, der es dann geworden ist, auftaucht, dass dieses Ding am Anfang der Entwicklung schon stand. Und das ist eben auch für mich das Entscheidende an Port, dass ich finde, dass man diesen Punkt der trotzdem Unzufriedenheit überall in jedem Satz sehen kann. Und deswegen war das Buch für mich total zentral. Ich muss gestehen, dass ich zur kompletten Lektüre des Buchs dann erst später gekommen bin. Aber diese Einleitung war damals wirklich zentral für das, dass eine bestimmte Vereinseitigung von sozusagen einer antideutschen Theoriebildung auch aufgebrochen wurde, ohne sozusagen das Ganze aus dem Fenster werfen zu müssen. Du hast ja gerade schon ganz am Anfang angesprochen, über die Beweggründe. Also das Buch von, also die Doktorarbeit von Port entstand ja damals ja auch in einem bestimmten intellektuellen Umfeld. Wie würdest du denn das rückblickend einschätzen? Welche Bedeutung hat das denn heute noch, die ganzen Auseinandersetzungen mit Marx, die nach den 60, also nach 68 kamen? Also ich habe mich letztens mit jemandem gestritten darüber, was denn jetzt eigentlich kritische Theorie und so weiter noch ausmacht, und ich sehe Port, sage ich jetzt mal ganz einfach, in dieser Tradition, und ich glaube, das Entscheidende, was mir dabei deutlich geworden ist, ist, dass kritische Theorie immer versuchen muss, sozusagen das gegenwärtig Mögliche ernst zu nehmen, damit auch die Grenzen dessen, was gegenwärtig möglich ist, und das im Bezug zu den ganzen Machtinstitutionen und Herrschaftsinstitutionen zu denken und davon ausgehend auch überhaupt erst die Stellung sozusagen des Kritikers ernst zu nehmen und auch ernst nehmen zu können, anstelle eben in diese ganzen Omnipotenzfantasien reinzugehen, die er Port eben auch kritisiert hatte. Ich glaube, also es war jetzt, ich habe mich jetzt noch mal länger damit beschäftigt mit dem Port, auch wegen der Gesamtausgabe hatte ich da noch mal Gelegenheit, Texte zu lesen, die ich noch nicht hatte, dass ich glaube, dass Port tatsächlich sozusagen der kritische Theoretiker des Neoliberalismus ist. Also ich denke, dass mit 2008, das wäre jetzt eine andere Diskussion, aber mit 2008 prinzipiell diese Frage von also die Epoche des Neoliberalismus zu Ende geht und wir jetzt in was anderes übergleiten, wovon wir noch nicht so genau wissen, was das ist. Port aber sozusagen genau diese sozusagen Zerstörung von Hoffnung ist jetzt ein Aspekt dieser neoliberalen Entwicklung, sozusagen verfolgt hat, kritisch verfolgt hat und so wie Klaus das eben auch schon beschrieben hat, eben noch versucht hat, da einzusetzen, wo überhaupt noch Hoffnungen aufgetreten sind. Und ich finde, das ist auch das Entscheidende für mich, wenn man Port liest, auch die Theorie des Gebrauchswerts ist nicht wirklich optimistisch, aber es deutet immer noch auf den Punkt, wo doch vielleicht noch was wäre. Also dieses Ding irgendwie, diesen kreativen solidär unter die Nase zu reiben, meint immer noch, dass da vielleicht mehr möglich wäre, als das, womit die Leute sich zufriedengestellt haben. Und wenn man das so liest, finde ich es auch besonders interessant, sozusagen zu gucken, was eben, sage ich jetzt mal, kritischer Theoretiker des Neoliberalismus nach dem Ende des Neoliberalismus in den letzten Büchern eben macht, wo er, glaube ich, trotzdem weiterhin diese Fluchtlinie von Befreiung, wie sublimiert, wie negativ gebrochen auch immer, trotzdem weiterhin ernst nimmt und das eben in Konstatierung dessen, was ist. Und das finde ich, das ist ein zentraler Punkt, den man sozusagen bei sozusagen der klassischen kritischen Theorie, aus der ich eher komme, weniger sehen kann, weil es eben doch auch eine geschichtliche Epoche dazwischen steht, zwischen unserer Lektüre von heute und dem, worüber diese Leute geschrieben haben. Und deswegen finde ich Port so wichtig, weil er genau diesen Impuls doch noch zu wollen, egal wie scheiße die Welt ist und genau deswegen auch zu sehen, wie scheiße die Welt ist, weiter mitzunehmen. Und ja, es obliegt uns jetzt irgendwie damit, was für die Gegenwart zu machen, und das ist eine andere Frage. Dankeschön. Dann kommen wir in die nächste Etappe. Bräuchte ich die 80er Jahre. Wo sind die denn? Die haben sich auch so angezogen. Darf ich noch mal eine kurze Sache sagen? Ja. Ich wollte eigentlich noch so ganz viele andere Sachen vorlesen, aber eine Sache wollte ich euch doch noch mal vorlesen und vor allem ein Ding, ist nur eine ganz kurze Fußnote, für die historische, nur sozusagen gegen diesen ganzen Antikommunismus und so weiter der Gegenwart, oder nicht mal mehr Gegenwart, das ist ja schon irrelevant geworden, für die historische Darstellung herangezogene Literatur, also die Fußnote zur Quellenangabe, Welt als erstes, Weltgeschichte in 10 Bänden, herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR Moskau 1960. Danach kommt VEB, Deutscher Verlag der Wissenschaften 1965, Band 7. Dann kommt Propylen, Weltgeschichte, Band 8, das 19. Jahrhundert. Und dann, also Berlin 1960, und dann, darauf wollte ich nämlich wirklich hinweisen, Arnold Hausers Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, München 1953. Auf dieses Buch verweist Port immer wieder. Und ich lese das gerade und es ist so köstlich. Also es ist wirklich das schönste Buch, um sowas Ähnliches wie bürgerliche Bildung irgendwie nachzuholen in den Zeiten, in denen wir leben. Und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, weil wenn man das liest, dann kriegt man auch ein anderes Verhältnis zu dieser ständigen Gegenwart, zu diesem ständigen sich abarbeiten, dass das jetzt das Ganze, der ganz krasse Umschlag oder sonst irgendwas ist, so ein gewisses historisches Bewusstsein von dem, in welcher Welt wir eigentlich leben und was da eigentlich alles hintersteht. Weil ich aus meiner Erfahrung gerade auch mit ernstzunehmenden Menschen mitnehmen konnte, war, dass man eben doch letztlich bei der Moderne in unserem Sinne anfängt, meinetwegen im 18. Jahrhundert, und da so ein historisches Bewusstsein von zu bekommen, worauf das alles aufbaut, kann ich wirklich Arnold Hauser nur ans Herz legen. Es ist ein wundervoller Schriftsteller und zeigt euch uns in 1000 Seiten die ganze Menschheitsgeschichte in einer Eleganz und Prägnanz. Es ist wirklich genial. Arnold Entschuldigung, das ist ein bisschen Propaganda für was anderes, aber ich wollte es euch jetzt erzählen. Ein Volk, ein Reich, ein Frieden. Über die Friedensbewegung und das neue, alte Heimatgefühl. Wenn die Atombomben gezündet werden, sind wir tot. Mit den Gegnern der Nachrüstung und der Neutronenbombe aber müssen wir leben. Wenn die Bombe gefallen ist, leidet niemand mehr. Wir leiden im Atomzeitalter allen die Kriegsfolgen dem Krieg voraus an ihren vorweggenommenen politischen Folgeschäden. Danach soll es angeblich Küchenschaben mit 5 Köpfen und 4 Meter langen Beinen geben. Die Mutationen aber, die uns interessieren, finden vorher statt und sie sehen ganz anders aus. Man hatte eine Friedensbewegung machen wollen und es wurde eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung daraus. Zitat: Kein Deutscher kann diese bedingungslose Unterwerfung der Interessen unseres Volkes unter fremde Interessen, diese Auslieferung der Verfügung über die Existenz unseres Volkes an eine fremde Regierung hinnehmen. Das bekannte Wort, der vertraute Klang. Danach müsste das Deutschlandlied ertönen und dann käme der Fahneneid. Wenn solche Parolen aus dem Volksempfänger dröhnen, dann spüren wir, dass wir in der Heimat sind. Die Bevölkerung zur gedemütigten, ja totgeweihten Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt, keiner darf abseits stehen, man kennt nur noch Deutsche, aber keine Parteien mehr. So hat der Erste Weltkrieg begonnen, so wurde gegen die Kriegsschuldlüge geeifert, gegen das Versailler Friedensdiktat, gegen die Zinsknechtschaft, dem deutschen Volke auferlegt vom internationalen jüdischen Finanzkapital. Das war fast wörtlich Jahre später die Parole von Strauß, als angeblich die Bundesregierung das Volk an die Russen verschacherte mittels der Ostverträge. An diesen Text haben wir uns längst gewöhnt. Wenn niemand mehr die Existenz des Volkes bedroht sehen würde, durch die Ausländer, durch die Roten, die Chaoten, mangelnden Kindersegen, wachsende Staatsverschuldung, anschwellende Asylantenflut, so würde uns etwas fehlen. Nur hat das diesmal nicht Dr. Seltsam im Brief dem Spiegel geschrieben. Und er hat mit der bedingungslosen Unterwerfung, die er der Bundesregierung vorhält, nicht etwa, wie man denken sollte, eine von den Alliierten verordnete Demobilisierung der Bundeswehr gemeint, sondern die Stationierung von Raketen. Ein Kriegstreiber ist Gollwitzer, ein Mann von unbestreitbaren Verdiensten, natürlich nicht. Sein Aufruf zur Generalmobilmachung für den nationalen Befreiungskampf hat nicht die Wehrertüchtigung bezweckt, sondern die Erhaltung des Friedens. Mit guten Absichten aber ist der Weg zur Hölle dann gepflastert, wenn die gute Absicht als Wechsel auf eine Generalabsolution verstanden wird, die auch unverzeihliche Fehler deckt. Mögen anderswo menschliche Vernunft, menschliche Absicht und menschlicher Wille bloß eine List der Geschichte gewesen sein, in Deutschland waren sie allesamt ausgekochte, abgefeinte Hinterlist. Sogar die antikapitalistische Sehnsucht der Massen, Zitat Meinhof, führt hier gegen alle Erwartungen nicht zur revolutionären Befreiung von der Herrschaft des Kapitals, sondern zu deren Krönung, Vollendung und Aufhebung im KZ. Die Teilung hat dieses Land nicht, wie von den Alliierten beabsichtigt, halbiert, sondern verdoppelt. Im nationalen Größenwahn ist es untergegangen, aber Untergänge waren für Deutschlands Wirtschaftskraft eine Frischzellenkur. Hier hat man sich nach der Gleichheit aller gesehnt und der Eintopfsonntag ist dabei herausgekommen. Hier hat man die Abschaffung von Privilegien so verstanden, dass der kleine Mann, so er Blockwart ist, keine Nachteile befürchten muss, wenn er die Privilegierten denunziert. Hier hat man wortgewaltig den Krämergeist und die Kapitalisten beschimpft und das Kapital gedieb prächtig dabei, aber danach waren alle Juden tot. Hier ist nichts ungefährlich, nicht einmal die Begeisterung für den Frieden. Schon gar nicht dann, wenn die Friedensbegeisterung eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung katalysiert. Man könnte nun einwenden, dass die Pershing-Rakete und die Neutronenbomben eine Bedrohung seien, gegen die man zu Recht sogar mit dem Teufel paktiert. Und wenn wir täglich 3-mal sämtliche Strophen des Deutschlandliedes singen, dem kleinen Mann, Klammern Ausländer raus, aus der Seele sprechen und Adolf von Tadden, so er noch lebt, zum Bundeskanzler wählen, Hauptsache die Atomraketen fliegen raus, und wenn wir die Internationale nur noch heimlich hören und sämtliche Einsichten, Erkenntnisse und Prinzipien an die demagogischen Phrasen einer deutsch-nationalen Friedensbewegung verraten, Hauptsache, die Atomraketen kommen weg. Man vergisst dabei, dass von all den Dingen, welche eine deutsch-nationale Friedensbewegung attackiert, die Nachrüstung einerseits, aber andererseits beispielsweise die Einsicht, dass kein Sozialist diesem reaktionären Land, so wie es ist, noch mehr Souveränität wünschen kann und dass wir überhaupt keinen Grund haben, es gegen irgendeine fremde Macht zu verteidigen und es gar zu lieben. Man vergisst also, dass von all den Dingen, welche eine deutsch-nationale Friedensbewegung attackiert, die Atomraketen am widerstandsfähigsten sind. Mit Sicherheit sind die Raketen am Ende immer noch da und nur unser Verstand, unsere Glaubwürdigkeit, unsere Einsichten und unsere Erkenntnisse sind weg. Eine Friedensbewegung, die keine Parteien und Klassen mehr, sondern nur noch Deutsche kennt, kann nur einen Teilerfolg erringen, die endgültige Niederlage der Linken. So könnte man lange weitersprechen. Man könnte an Brechts Diktum erinnern, wonach es die vielen alltäglichen kleinen Lügen sind, durch die wir uns mitschuldig machen an der großen Katastrophe. Wenn Gollwitzer und mit ihm die neue Friedensbewegung diese Bevölkerung in unser Volk verwandelt, dann wurde nicht nur ein Possessivpronomen gesetzt, wo ein Demonstrativpronomen am Platze wäre. Das Volk ist kein Begriff, den die Nazis erst ruinieren mussten, sondern seit 100 Jahren schon die Lüge von der notwendigen, schicksalhaften Verbundenheit der Einzelnen im nationalen Zwangskollektiv. Die Lüge also, welche die aufklärerische Idee der Menschheit und mit ihr das bis heute uneingelöste Versprechen der sozialistischen Revolution dementiert, den Verein freier Menschen. Man könnte nun Gollwitzer fragen, ob er wirklich ernsthaft meint, das Verfügungsrecht über die Existenz einer Bevölkerung müsse erst in fremde Hände fallen, um ein Unrecht zu werden. Als wäre nicht dieses Verfügungsrecht selbst schon der Skandal. Man könnte ihn um eine Erklärung bitten, woraus er denn die sonderbare Zuversicht schöpft, eine vom Ausland unabhängige Bundesregierung würde auf die Bevölkerung insgesamt und vor allem aber auf Gollwitzer selber mehr Rücksicht nehmen. Nicht von fremden Mächten, sondern von deutscher Polizei, von der Gestapo und der SS wurden die Menschen, an die wir uns erinnern, ermordet und vertrieben. Im Ausland fanden manche Asyl. Dass wir hier weitgehend unbehelligt leben können, verdanken wir keiner deutsch-nationalen Souveränität, sondern dem Sieg der Alliierten. Und vor Jahresfrist hat man noch gewünscht, im Falle eines Wahlsiegs von Strauß werde das Ausland, notfalls sogar der CIA, das Schlimmste verhüten. Wenn Heinrich Albert jetzt öffentlich hofft, dass der Patriotismus in Deutschland nie ganz verloren gegangen sei, so ist dem entgegenzuhalten, dass sich zwar niemand das Land, in dem er geboren und die Sprache, in der er erzogen wird, aussuchen kann. Die Entscheidung aber, jene Zufallsbedingungen, denen er seine Existenz verdankt, zu schätzen oder zu verfluchen, steht jedem frei. Wer Gründe findet, ausgerechnet dieses Land zu schätzen, soll sie nennen. Wer keine findet und trotzdem liebt, soll schweigen, denn was jemanden im Innersten seines Herzens bewegt, geht uns nichts an. Und wenn die Taz im Zusammenhang mit der Friedensbewegung fragt, warum haben wir 36 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch keinen Friedensvertrag, dann ist neben dem Erstaunen über das nationale Wir im Alternativblatt die Gegenfrage berechtigt. Warum wurde Deutschland damals nicht einfach unter seinen Anliegern aufgeteilt? Für Auschwitz und 50 Millionen Tote ein vergleichsweise bescheidener und vor allem unblutiger Preis. So könnte man also lange und geduldig fragen, argumentieren, erklären. Wenn die Matadore der neuen Friedensbewegung statt routinierter Veteranen unwissende Anfänger wären. So könnte man Irrtümer aufdecken und korrigieren, so könnte man manierlich über Strategie und Taktik diskutieren. Wenn jene Linken, die plötzlich deutsch-nationale Phrasen im Munde führen, wenigstens windige Opportunisten und durchtriebene Taktiker wären und nicht das, was sie sind, nämlich aufrechte, grundehrliche, treu und reinherzige Überzeugungstäter. Längst, ehe man von der Nachrüstung, der Neutronenbombe und der Friedensbewegung sprach, haben sie, die im Gegensatz zu Millionen von der Not vertriebenen Ausländern in der Bundesrepublik ihr Sprachgebiet nie verlassen mussten und meistens seit Jahren schon im selben Kaff und in derselben Wohnung nisten, ihrer angeblich verlorenen Heimat nachgeflennt. Wenn Hermann Peter Biewit in konkret meint, dieses gedrückte Nationalgefühl der Deutschen rührt auch daher, dass ihnen die revolutionären nationalen Traditionen abgeschnitten wurden. So ist dies, weil niemand anders als die Deutschen selber ihre falls überhaupt vorhandenen revolutionären Traditionen abgeschnitten haben und weil einer den Finger hinhalten muss, damit ihn ein anderer einfach abschneiden kann, eine weinerliche Lüge, die weder dem Frieden noch der Abrüstung dient, sondern einzig dem Gemütshaushalt ihres Erfinders. Wenn Piewit, der Mann mit der Moralinspritze und dem Zeigefinger, fortfährt. Dadurch entstand diese amerikahörige Kultivation. Dadurch entstand diese Yankee-Sprache, die mit Fighting und Dope, Power und Message und selbst dort noch beherrscht, wo wir Widerstand leisten. Dann kommt er mit seinem Vorschlag, die deutsche Sprache von Amerikanismen, also Fremdwörtern, zu reinigen, natürlich wieder mal zu spät. Die deutsche Schlagerwelle ist längst am Rollen. Wenn der linke Schriftsteller Gerd Fuchs im Gespräch mit Piwet, abgedruckt in konkret, behauptet, diese Leute haben uns die Ehre abgeschnitten, ein ganzes Volk haben sie zu ihren Komplizen gemacht, das ist eine ideelle und auch politische Vergiftung, dann braucht es gar nicht klar zu werden, ob er mit diesen Leuten die amerikanische Regierung, die Bundesregierung oder die Nazis meint. Dies Volk jedenfalls hat nichts Böses getan, man hat es nur aufs Kreuz gelegt und verführt und Schuld hatten immer die anderen. Und wenn Piwet schließlich das deutsche Kulturerbe tapfer gegen die Überfremdung verteidigt, indem er herzzerreißend über die Besetzung seiner Heimat durch die Yankee-Kultur stöhnt, und wenn er dann jene Frage stellt, welche die Hauptnutznießer wirklicher Ausbeutung und Unterdrückung in der dritten Welt offenbar am meisten quält, also wie kann ich mich wehren gegen den tagtäglichen Kolonialismus, dann tut er genau das Richtige. Freilich am einzigen falschen Ort auf der ganzen Erde. Mögen anderswo dem amerikanischen Kulturimperialismus die tradierten Lebensformen ganzer Nationen zum Opfer gefallen sein, in Deutschland aber begann mit dem amerikanischen Kulturimperialismus nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation. In diesem Land ist jede weitere Filiale der McDonald's-Hamburger-Kette eine Insel der Gastfreundschaft und eine erfreuliche Bereicherung der Esskultur. Die USA wegen ihrer Rüstungspolitik und ihrer Unterstützung für so ziemlich sämtliche Folterregime auf der ganzen Welt anzugreifen, ist eine Sache. Aber der Satz, wonach in einer einzigen Symphonie von Beethoven mehr Kultur liege, als ganz Amerika bisher zusammengebracht hat, stammt von Hitler und der Jazz war hier schon mal verboten. Im Dritten Reich galt Amerika als ordinäres, vielsprachiges Rassengemisch und dabei ist es, wie man aus dem gehässigen Wörtchen Yankee-Kultur schließen muss, geblieben. Die großen politischen Verbrechen, die von Deutschland begangen wurden, entbinden uns nicht von der Pflicht, die kleineren Amerikas anzugreifen. Aber jener begründete Protest gegen die US-Politik ist hier bloß reaktionär, wenn er eine kleine Tatsache vergisst. Hätte Deutschland jemals die militärischen Machtmittel der Vereinigten Staaten besessen, würde auf diesem Planeten niemand mehr leben. Den Protest gegen den Vietnamkrieg, wie lange ist das schon her, haben wir noch im Zusammenhang mit dem deutschen Faschismus begriffen. Kein Deutscher, der sich so nennt, hat das Recht, Amerika zu richten, wenn Deutschland lebt und trotzdem zu den Verbrechen, die überall auf der Welt begangen werden, nicht schweigen will, muss zuallererst auf seine Nationalität verzichten. Die Deutschtümelei und die nationale Demagogie, welche die neue Friedensbewegung gegen die Nachrüstung und die Neutronenbombe angeblich stärken sollen, entziehen ihr in Wahrheit jede moralische und politische Legitimation. So muss man argwöhnen, nicht erst, was entschuldbar wäre, die Neutronenbombe habe den deutschen Linken den Verstand geraubt, sondern sie hätten ihn längst schon vorher verloren. So wird man den schlimmen Verdacht nicht los, dass es der Friedensbewegung gar nicht so sehr um die Nachrüstung gehe. Das Blut- und Bodengeraune, das Heimatgeflüster, die Gebärfreude und der Mutterkult, die Liebe zu den bleichen Müttern, den Trümmerfrauen, zur Rohkost, zur Natur und zum Heidekraut. Dies explosive Gemisch aus den landesüblichen Gefühlsvaleurs, Lamoyanz und Brutalität hat es lange vor der Nachrüstung gegeben und es hat nur noch der Funke gefehlt. Nun ist die Neutronenbombe zum Zünder für eine deutschnationale Erweckungsbewegung geworden. Die Alternativen sind ihre Massenbasis und das Vaterland hat seine verstoßenen Kinder wieder fest in seine Arme geschlossen. Dies Land zu einen hat es schon immer überirdischer Kräfte und halber Weltuntergänge bedurft. Was daraus folgt? Natürlich nichts. Amerika ist mächtig und groß, die D-Mark fällt und die Deutschen sind Anpassungskünstler und Meister darin, sich nach der Decke zu strecken. Übers Jahr ist das alles wieder vergessen, die Nachrüstung und die Neutronenbomben natürlich auch. Dann geht es gegen die Türken. Ich habe tatsächlich auch nur eine mögliche Frage. Und zwar, die Zerfallsprodukte der Friedensbewegung sind ja nicht mehr wirklich relevant. Also das letzte Aufbäumen Die Friedensmahnwachen waren ja nur noch eine Farce von der Tragödie damals, wenn man so will. Stattdessen ist ja Umweltschutz gerade wieder hoch im Kurs. Was hat denn das, was Bohrt an der Friedensbewegung zu tun, noch Relevanz, wenn man auf den heutigen Umweltschutz blickt? Also ich habe den Text zum ersten Mal gelesen damals, als es diesen Skandal gab bei den Ostermärschen mit Ken Jebsen und so weiter. Da fand ich, dass dieser Text auch immer noch eine gute Aktualität besitzt. Und auch auf die Friedensbewegung kann man, denke ich, einige Schlüsse anhand dieses Textes ziehen. Zum Beispiel gab es ja letztens, es gibt ja da diesen Wald bei Köln. Und im Zuge dessen gab es dann eine Meldung, die sich verbreitet hat von den Leuten, die dort im Hambacher Forst leben, wenn man das so nennen möchte. So, das gehe ja jetzt nicht unbedingt darum, die Umwelt zu schützen, sondern diesen deutschen Wald mit seiner tausendjährigen Tradition und so weiter. Aber ich glaube, dass es nicht ganz so heftig ist wie damals. Ich war jetzt auch nicht dabei, aber es sind durchaus so Anknüpfpunkte auch für deutschnationale Tümmelei, auch in der Umweltbewegung, ganz klar. Dankeschön. Also zunächst mal eine Richtigstellung in der Ankündigung steht, die hier Vorlesenden sehen sich irgendwie, wähnen sich in der Tradition von Port und so weiter. Dazu stelle ich fest, richtig ist, dass eine kleine Zeitschrift aus Berlin mir das nachgesagt hat, ich das aber niemals selbst von mir sagen würde. Und außerdem möchte ich mich schon mal ganz vorab von der Redaktion antideutsch.org distanzieren, alleine des Namens wegen. Ich lese jetzt ein paar Schnipsel aus dem Spätwerk. Konkret habe ich hier die Werkausgabe Band 10 vor mir. Da sind vor allem die letzten beiden Bücher und dann noch ein paar Texte und Interviews drin. Und ich lese jetzt aus dem allerletzten Buch. Das heißt auch das allerletzte Gefecht. Und da habe ich so ein paar Schnipsel, mal kürzer, mal länger, um mal auch da einen Einblick geben zu können. So, jetzt muss ich mich hier mal organisieren. Organisation ist wichtig. So. Heute trägt man seine Stammeszugehörigkeit in der Brieftasche. Mit Geld gehört man zur Gesellschaft, ohne Geld ist man ausgestoßener Penner. Das Geld zu vergöttern ist also keineswegs nur blöde, wie Schmalspur-Rationalisten glauben, die sich etwas darauf einbilden, herausgekriegt zu haben, dass man es nicht essen kann. Aufessen konnte man seine Stammeszugehörigkeit, die früher die Voraussetzung für einen gefüllten Magen war, nämlich auch nicht. Der Gott, der sich im Geldbeutel versteckt, ist nur besonders tückisch, weil man ihn dort nicht als Gott erkennen kann. Als Folge davon werden die Menschen dümmer, nicht klüger. Sie verlieren den Glauben, immerhin eine Vorstufe der Vernunft, und ersetzen ihn durch den Aberglauben, auch Ereignisse begreifen zu können, die unbegreiflich sind. Bei den Wilden hingegen war alles Logik. Der Mais verdorrt, der Regen bleibt aus, nichts zu beißen. Wie kommt das? Der Regengott hält den Regen zurück. Welchen Zweck verfolgt er damit? Er will uns bestrafen. Welchen Grund hat er, uns bestrafen zu wollen? Wir haben ihm zu wenig gehuldigt. Was tun? Etwas, das ihn gnädig stimmt. Was? Ein Regentänzchen. Das gefällt ihm sicher. Jedenfalls hoffen wir das. Und mehr als hoffen und beten können wir nicht. Bei uns dagegen ist alles Konfusion. Wie reagiert man in vergleichbarer Lage? Experten und Amateure gackern aufgeregt um die Wette. Abschwung, Aufschwung, Binnenkonjunktur, Weltkonjunktur, Staatsverschuldung, Finanzkrise, Schuldenkrise etc. Keiner versteht das, stimmen tut es auch nicht und helfen schon gar nicht. Doch mit der Zeit gelangen die Leute realistischerweise zur Einsicht, dass Fatalismus das Gebot der Stunde ist. Das Leben geht weiter, die Krise wird Normalität. Just in diesem Augenblick kommen die Marxisten hinterhergedackelt. Sie folgen der Mode, allerdings stets mit Verspätung. Ende April 2012 ist zum Beispiel der Sammelband No Way Out erschienen, mit Beiträgen von Dietmar Dart bis Sarah Wagenknecht. Untertitel 14 Versuche, die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zu verstehen. Also zusätzlich zu den zahllosen, bereits vorliegenden Versuchen 14 weitere, von denen auch wieder keiner geklappt zu haben scheint. Sonst hätte ja einer gereicht. Was wollen diese Marxisten eigentlich verstehen? Krisen sind für den Kapitalismus ein ständiger Begleiter, wie Krankheiten für alles, was lebt. Wollen sie einen weiteren Beleg dafür finden, dass der Kapitalismus ist, wie er nun mal ist? Oder wollen sie, wie alle Welt, vergeblich den Doktor spielen, also herauskriegen, was genau dem Patienten diesmal fehlt und was ihm wieder auf die Beine hilft? Gerade Marxisten müssten doch gelernt haben, dass man dies beim Kapitalismus immer erst nachher weiß. Hatte doch Marx nicht nur in seiner Theorie gezeigt, dass das Kapital für ein für die Menschen im Detail unvorhersehbares Eigenleben führt, sondern obendrein auch noch im Selbstversuch den empirischen Beweis für diese Theorie geliefert, insofern alle seine Aktienspekulationen verlustbringende Fehlspekulationen gewesen sind. Jetzt überspringe ich einen Teil. Je häufiger vom Kapitalismus gesprochen wird, desto weniger versteht man noch, was der Kapitalismus eigentlich ist. Zunächst ein Ismus, einer unter Zahllosen, wie der Kommunismus übrigens auch. Schon die Ismen sind ein Problem geworden, weil sie sich unaufhaltsam vermehren bis hin zu solchen Albernheiten wie Fordismus und Bellizismus. Dies könnte ein Anlass zur Besorgnis sein, denn die Welt von 1000 Ismen beherrscht zu glauben, ist ein Symptom schwerer Paranoia. Zum Glück aber führt auch in diesem Fall das Überangebot zum Wertverlust. Die Nachsilbe signalisiert statt Bedeutungsschwere Bedeutungslosigkeit, seit jede Portion Mückendreck diesen pompösen Aufkleber trägt. Ein weiteres Problem besteht in der Tatsache, dass der Marxismus irreparabel zerfallen ist, in Plattheit auf der einen Seite und Mystik auf der anderen. Als Plattheit bezeichne ich jenen Marxismus, der Kapitalismus operationell definiert, also etwa sagt, Kapitalismus ist, wenn die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das Pflichtenheft kann außer der Einkommens- und Vermögensverteilung selbstverständlich weitere Kriterien enthalten. Der Kapitalismus wird als Verteilungsfrage gesehen. Bei Gleichverteilung wäre Sozialismus erreicht, und je ungleicher die Verteilung, desto kapitalistischer der jeweilige Kapitalismus. Aus der Quantifizierung folgt, dass der Kapitalismus sich verbessern ließe und ein sanfter Übergang zum Sozialismus näherungsweise möglich sei. Auf diese Hoffnung gründet sich die politische Programmatik linker Parteien in Hochkonjunkturphasen. Meist schon nach der Wahl, spätestens aber mit Einsetzen der nächsten Konjunkturflaute, wird diese Programmatik wieder kassiert. Marx selbst lässt sich keine Plattheit vorwerfen, ganz im Gegenteil. Er hatte beispielsweise das Kapital als sich selbst verwertenden Wert und als automatisches Subjekt entziffert, und daraus ergibt sich ein anderes Problem. Das versteht heute nämlich keiner mehr. Wer das bestreitet, dem kann ich meine Marx-Exegese Theorie des Gebrauchswerts empfehlen. Er wird das Buch bald wieder weglegen. Ein einziger Leser schrieb mir damals begeistert, er habe das Buch mit roten Ohren verschlungen. Das war ein gelernter Theologe. Wenn der radikale Marxismus zu einer Art esoterischer Geheimwissenschaft wird, ist er sinnlos. Nicht nur, weil er die normalen Menschen überhaupt nicht mehr erreicht, sondern auch, weil sektenhafte Kleingruppen und Einzelkämpfer sowieso durch ihren Kontaktverlust mit der Außenwelt extrem anfällig werden für Wahn und Spinnereien. Kein Mensch kann der einzige Vernünftige unter 1000 Idioten sein, weil Vernunft nur entsteht, wo vernünftige Leute miteinander streiten und debattieren. Metaphysik ist also durch die gesellschaftliche Entwicklung dazu verurteilt, Wahn geworden zu sein. Dann folgen so ein paar Seiten Ausführungen zur Metaphysik. Er erklärt dann, wie man erkennt, dass ein Tisch ist und so, aber das ist alles jetzt nebensächlich. Wenn ich einem Patienten Medizin gebe und er kippt um, oder wenn ich ihm beste Gesundheit bescheinige und anderen Tags ist er mausetot, dann sind diese Ereignisse Beweise dafür, dass ich den menschlichen Organismus nicht verstehe. Zumindest muss ich einräumen, dass die Sache viel komplizierter ist, als das Wenige, was über sie zu wissen ich mir eingebildet hatte. Und so ist es beim Kapitalismus. Er ist eine Folge unvorhergesehener Ereignisse, speziell auch für Marxisten. Sie sehen den Zusammenbruch des Kapitals voraus, es blüht auf. Sie prophezeien Massenelend, die Konsumgesellschaft kommt. Sie erwarten eine Revolution und warten immer noch wie Reisende auf einem längst aufgegebenen Bahnhof. Sie versprechen den Sieg des Sozialismus, der Ostblock kollabiert. Noch viel unbekannter als die bestehende Gesellschaft schon ist, ist eine künftige. Sicher ist nur, dass sie auf keinen Fall planbar ist oder sich plangemäß entwickeln wird. Selbst wenn man die Macht dazu hätte, weltweit Kapitalismus durch Planwirtschaft zu ersetzen, bliebe es ein Glücksspiel, ob danach die Menschheit ein Verein solidarischer Produzenten würde oder die Welt ein einziges riesiges KZ. Oder, wahrscheinlicher, keins von beidem, sondern etwas, das man sich heute so wenig vorstellen kann, wie die Menschen im Mittelalter den Sozialstaat, die gleichgeschlechtliche Ehe oder den Atomkrieg. Tatsache ist also, dass kein Mensch die Zukunft kennt, aber jeder sie gerne kennen würde. Deshalb interessiert man sich für die Vergangenheit. Wenn ich sie als Geschichte begreife und die Geschichte als Ganzes, kenne ich auch die Zukunft, die ein Teil dieser Geschichte ist, eben der künftige. Die Betrachtung der Vergangenheit lehrt mich, wie der Hase läuft. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich voraussehen, wie er weiterläuft. Der Hase ist in diesem Fall die Geschichte. Und um die Geschichte verstehen zu können, muss ich sie vermenschlichen. Ich muss sie als Subjekt betrachten, mit Absichten und einem Ziel. Und genau dies tut Marx, wenn er die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen beschreibt. Geschichte ist faktisch endloses Hauen und Stechen, ewige Klopperei. Einen tieferen Sinn erkennt man darin mit bloßem Auge nicht. Die Menschen sind halt so, die Tiere sind ja auch so. Warum? Fragen Sie den lieben Gott. Aber wenn es so ist, dann gibt es einfach nichts zu begreifen. Um Sinn aus der Sache herauslesen zu können, muss ich, wie schon die Wilden mit der Konstruktion ihres Regengottes, Kausalität und Teleologie hineinbringen. Die Klopperei muss als Wirkung einer Ursache erscheinen und sie muss einem Zweck dienen. Frei nach Marx klingt das ungefähr so. Erstens, die Menschen waren schon Sklaven, bevor sie versklavt werden konnten. Sklaven ihrer eigenen Natur, ihres Magens zum Beispiel, und Sklaven der äußeren Natur, der sie sich unterwerfen mussten, wie sie überleben wollten. Es herrscht Gleichheit in der naturgegebenen Unfreiheit. Zweitens, das ändert sich in dem Maße, wie die Menschen lernten, die Natur ihren Zwecken zu unterwerfen, indem sie zum Beispiel sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben. Die fortentwickelten Produktivkräfte befähigten den Einzelnen dazu, mehr zu produzieren, als er selbst aufessen musste, um zu überleben. Mit dem gesellschaftlichen Mehrprodukt entstand der Kampf um dessen Aneignung. Dieser Kampf war ein Befreiungskampf, denn die Sklavenarbeit der einen bedeutete Befreiung von stupider Plackerei für die anderen. Letztere sorgte mit der Peitsche dafür, dass die Menschen sich nicht auf die faule Haut legen konnten, wenn sie so viel produziert hatten, wie sie selbst verbrauchten. Den Ausbeutern verdanken wir die Kunst, die Kultur und vor allem den Fortschritt. Drittens. Der Erfolg im Kampf ums Mehrprodukt bemisst sich an dessen Umfang, der wiederum bei gegebenem Arbeitsvolumen abhängig ist von der Produktivkraftentwicklung. Die herrschende Klasse hat also ein Interesse daran, sie voranzutreiben und den Kampf zwischen deren Fraktionen gewinnt immer diejenige, die das am besten kann. Dieser Klassenkampf, der eigentlich ein Kampf zwischen Fraktionen der herrschenden Klasse ist, staffiert die ewige Klopperei mit einer Ursache aus und mit einem Zweck. Ursache ist, dass ich nur frei sehen kann, wenn ich einen anderen versklave. Der Zweck ist der Fortschritt. Viertens. Jetzt versteht man die ewige Klopperei schon besser. Aus der zeitlosen Monotomie ist ein Hochrappeln geworden, es geht voran. Aber wohin? Wenn es nur endlos immer weiter aufwärts geht, ist das auch wieder sinnlose Monotonie. Irgendwann muss man den Gipfel auch erreicht haben und als Lohn einen schönen Ausblick bekommen, sonst wird die Geschichte sinnlos und langweilig. Fünftens, Marx erzählt keine langweiligen Geschichten. Die in der Mitte einfach hängen bleiben oder aufhören, Er hat sich vielmehr den Clou bis zum Schluss aufgehoben. Mit dem Kapital kommt nämlich eine neue Qualität ins Spiel. Es hat die Produktivkräfte derart gigantisch gesteigert, dass erstmals in der Geschichte Produktionsverhältnisse, die auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, überflüssig sind. Die klassenlose Gesellschaft ist möglich geworden. In einem letzten Klassenkampf wird das Proletariat sie herbeiführen, wobei es aufs Ende gesehen nicht die Interessen einer neuen Klasse, sondern die der Menschheit vertritt. Eine schöne Geschichte. Fast so schön wie die vom Regen, den man herbeitanzen kann. Auf langen Umwegen war Marx wieder dort gelandet, wo die Wilden angefangen hatten. Das ist nicht abwertend gemeint, denn man brauchte als Anfang, der bekanntlich am schwersten ist, jenen erdachten Regengott, um später allmählich zur Meteorologie zu kommen. Die Idee zu entwickeln, dass der Regen die Wirkung einer Ursache sei, war eine bedeutendere Leistung, als später herauszufinden, welches genau diese Ursache ist. Die Wilden selbst werden irgendwann gemerkt haben, dass Tänze keinen Regen bewirken und man besser den Himmel beobachtet, um zu wissen, wann er kommt. Marx aber hatte keine Chance, seine Gedankenkonstruktion von der Realität korrigieren oder modifizieren zu lassen, weil sie sich auf Zeiträume bezog, die das kurzlebige Einzelwesen niemals aus eigener Anschauung kennen wird. So blieb sie stehen, diese schöne Geschichte, wie es immer weiter aufwärts geht und die Menschen zum Schluss in der klassenlosen Gesellschaft angekommen sind, wo sie Freiheit, Glück und Frieden finden. Aber diese märchenhaften Ende-gut-alles-gut-Geschichten haben immer einen Haken, nämlich den, dass sie die Leichen im Keller vergessen. So. Dann erzählt Port seine Version der gleichen Geschichte kürzer. Ich erzähle die Geschichte noch einmal, etwas volkstümlicher und ergänzt um Teile, die Marx weggelassen hat. Die Menschen haben über viele Generationen hinweg durch harte Arbeit den Urwald in Ackerland verwandelt und aus wilden Auerochsen friedliche Milchkühe gemacht. Mit nichts als Schaufel, Hacke und Körperkraft haben sie Sümpfe entwässert, Kanäle gegraben, Straßen und Dämme gebaut, sie haben sich tief in die Erde hineingebohrt, um von dort unten Kohle und Eisen nach oben zu holen. Das hat alles viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, auch manches Bein und manchen Kopf. Aber am Ende werden Selbstaufopferung, harte Arbeit und unermüdlicher Fleiß belohnt mit der Befreiung der Menschheit. Es stimmt also doch, was die Nazis über ihre KZs schrieben. Arbeit macht frei. Hoch oben im Himmel schauen die Englein zu, die in ihrem irdischen Leben Sklaven gewesen waren, die ausgepeitscht und erschlagen wurden, wenn sie entkräftet zusammenbrachen. Oder Grubenarbeiter, die nie das Tageslicht erblickten und irgendwann im Schacht erstickten. Oder Kinder, die in ihrem kurzen Leben nichts zu essen hatten und daran gestorben sind. Sie freuen sich. Wir haben nicht umsonst gelebt, wir sind nicht umsonst gestorben. Unsere Qual und unser Leid haben sich gelohnt. Denn ihnen verdanken unsere Nachfahren es, dass sie heute ein Verein freier Menschen sind. Dann singen alle zusammen den Schlusschor aus Beethovens 9. Ende, Abspann, Vorhang. Aber verhungerte Kinder können keine Nachfahren haben und die Englein im Himmel gibt es nicht. Die Menschen haben nur ein Leben, nur ein Leben. Und wenn ihnen dieses eine Leben von anderen Menschen genommen wird, wenn sie getötet werden, wenn man sie verhungern lässt oder wenn man sie in die Fabrik oder ins Bergwerk sperrt, dann haben sie keins. Warum also diese Seifenoper? Weil Marx die Geschichte als Fortschrittsgeschichte interpretieren muss, um die proletarische Revolution als deren unvermeidliche und logisch zwingende Konsequenz zu einem bestimmten Zeitpunkt daraus ableiten zu können. Er kann nicht sagen, die ganze bisherige Geschichte war nur Ausbeutung und Unterdrückung und sonst nichts. Täte er es, so könnte er wissenschaftlich weder erklären, warum sich das überhaupt ändern soll, und schon gar nicht, warum sich das ausgerechnet heute ändern soll. Also hat er begründen müssen, warum die Revolution früher nicht möglich war, jetzt aber möglich geworden ist. Er hat eine Begründung für die termingebundene Revolution geliefert. Aber Revolution muss man machen, nicht begründen, wenn man eine haben will. Marxens Problem war ein logisches, das für Revolutionäre gar keins ist. Im Unterschied zu ihnen muss Marx als Wissenschaftler die folgende Kausalkette neutralisieren. Wenn die Menschen grundlos immer Unterdrückte gewesen sind, dann sind sie eben wissenschaftlich betrachtet von Natur aus so geschaffen. Sich in Ausbeuter und Ausgebeutete, Unterdrückte und Unterdrücker zu gliedern, ist ihr Wesensmerkmal, wie es zu den Ameisen gehört, Arbeiterinnen und eine Königin zu besitzen. Wenn es also grundlos bislang mit der Revolution nicht geklappt hat, dann wäre die wissenschaftliche Schlussfolgerung die: Der Mensch ist nun mal zum Sklaven oder Sklavenhalter geboren. Das ist seine Naturbestimmung. Um diese Schlussfolgerung zu vermeiden, muss Marx die Geschichte schönreden. Er muss sie als Fortschrittsgeschichte interpretieren, er hat gar keine Wahl. Das ist das Elend bei der Wissenschaft. Sie braucht immer eine gute eigene Kausalkette, also wie das eine mit zwingender Notwendigkeit zum nächsten führt, um opponierende Kausalketten abweisen zu können. Revolutionen aber funktionieren ganz anders. Sie brauchen keine Kausalkette und lassen sich durch opponierende Kausalketten auch nicht aufhalten, weil der Revolutionär sagen kann: Die Kausalität bin ich. Der Grund, dass etwas geschehen soll, ist der, dass ich es will. Ich bin die Ursache. Wir haben diese endlose Ausbeutung und Unterdrückung satt. Das soll aufhören, jetzt. Jetzt wird abgerechnet. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Möglich, dass die materialistische Verwissenschaftlichung der Revolution durch Marx ein großer Fehler war. Möglich, dass Benjamin recht hatte. Ihm stellte sich die Geschichte als einziges Verhängnis dar und der Fortschritt als endlose, fortschreitende Katastrophe. Die Revolution wäre das Ende dieser Katastrophe, dessen Ausbleiben wie ein Fluch auf den Menschen gelastet hatte, seit es sie gibt. Sie warten darauf, also das Ende der Katastrophe wie auf den Messias. Dessen Ankunft aber ist ungewiss. Er hätte vor 2000 Jahren erscheinen können oder könnte es heute zu jeder Stunde. Die Fortschrittsgeschichte war eine einzige Knochenmühle, die gar nicht erst in Gang gekommen wäre oder jederzeit hätte gestoppt werden können, hätten die Menschen ihre jeweiligen Ausbeuter zum Teufel gejagt, das Mehrprodukt untereinander aufgeteilt und es mit dem Fortschritt etwas langsamer angehen lassen, statt es zu dulden, dass man sie mit der Peitsche für dieses Phantom bis zur Erschöpfung zu schuften zwang. Geschichte und Kultur sind Erblasten, die von unzähligen Generationen angehäufte Schuld. Angesichts dieser schrecklichen Vergangenheit, wie Benjamin auf einen Messias zu hoffen, also auf ein Wunder, ist unrealistisch, aber wenigstens vernünftig. Weder realistisch noch vernünftig ist es dagegen, das Reich der Freiheit zu erwarten als verdienten Lohn für jahrhundertelange Schinderei und Quälerei. Wie soll es in einem Verein freier Menschen anders zugehen als bisher, wenn doch seine bloße Existenz bewiese, es gibt keine Gerechtigkeit? Fürs Leben nützen solche Betrachtungen natürlich nichts. Vielleicht wäre es das Beste, die ganze Geschichte der Menschheit einfach zu vergessen, weil aus ihr, wie man sie auch dreht und wendet, nichts Gutes folgt und Menschen darunter leiden müssen, die dafür bestimmt nichts können, weil sie heute erst geboren werden. Ein Schuldenschnitt auch in moralischer Hinsicht. Das Moralisieren besitzt immer eine sadistische Komponente, nicht nur bei den Christen. Abschluss noch an dich eine Frage. Die Gefahr bei einer derartigen Kritik liegt ja auch immer im Nihilismus. Porter hat das eben angesprochen. Bei Benjamin wurde ihm der Nihilismus verwahrt durch sein Glauben an den Messianismus. Bei Adorno waren es dann die 12-Tonmusik von Schönberg. Wie viel Nihilismus steckt denn darin? Oder ist das immer noch ein Festhalten an der Utopie im Schweigen? Keine Ahnung. Gut. Cool. Ich hätte auch noch eine Frage. Wie ist denn dein Eindruck? Ich habe vorhin das Herrn Müllermann da auch gefragt. Ich habe das Gefühl, wenn so ein gewisses Klientel an Leuten, die sich gerne in der Tradition von dem Wolfgang Ford sehen, da sind die, das, was man ganz scharf und hart damit fordern kann, das ist immer sehr beliebt. Aber was jetzt so ein Rekur wie hier auf Benjamin anbelangt, das ist ja gar nicht so beliebt, weil das taugt für so Pläne so ganz schlecht. Und das ist auch irgendwie, manche glaube ich stören sich überhaupt, dass dieses religiöse Motiv aufgerufen wird, was den Menschen jetzt immerhin noch, was halt nicht, und da schlägt auch Bord, sagt da nicht, dass das unvernünftig ist, sich von dem Regen Gott zu wünschen, dass das anders wird, genauso wie er es nicht unvernünftig bei Benjamin findet oder auch genauso wenig, wie er es unvernünftig bei Marx findet. Und wie sehr siehst du denn in dieser gewissen Form von Begeisterung die Tendenz eigentlich, dass man gerne an Port sich das rausgreifen würde, womit man eher praktisch was errichten kann? Also indem man besonders scharf zimmetriert. Ja, spannende Frage. Ich würde am liebsten nochmal keine Ahnung sagen. Also ich glaube nicht, dass der Messias hier durch die Tür spaziert. Und vielleicht ist dieser Vorwurf des Nihilismus dann einer, der mich dann auch ein Stück weit trifft. Und so, aber Port hat natürlich total recht, wenn er sagt, dass Veränderung, Revolution, keine Ahnung was, dass Verbesserung, ein Ende dieser Geschichte, dieser ewigen Hauerei und Stecherei, dass es unrealistisch ist und genauso unrealistisch, wie dass der Messias durch die Tür spaziert und Letzteres ist eben vernünftig. Ja, meine Güte. Da kann man jetzt eine nihilistische Antwort drauf geben oder halt keine, aber ich glaube, da will und kann ich mich gerade gar nicht so verhalten.